Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Tja, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Im Radio heute ausschließlich zu hören, nicht im WDR Fernsehen. Offene Sendung, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Offene Sendung heißt, dass ihr mich anrufen könnt zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich sage nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Hubert ist mein erster Anruf heute Nacht und ist 41 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Hubert. Also erstmal das Zweitwichtigste, deine Sendung finden meine Frau und ich absolut klasse. Das ist ja nett von euch, danke. Und wir würden uns freuen, wenn das mal um 23 Uhr stattfinden würde und nicht erst um 1 Uhr. Ich mich auch, ich mich auch. Wenn man morgens um 6 raus muss, ist es nicht so klasse. Kann ich gut verstehen. Ja, wir haben irgendwo ein ganz tolles und ein ganz schlechtes Jahr hinter uns. Absolut gesagt auch ein ganz blödes Scheißjahr. Seit Februar bin ich arbeitslos, meine Firma ist in Insolvenz gegangen. Oh je. Und letztes Wochenende haben wir unsere Tochter verloren. Die Tochter verloren? Ja, in der 37. Schwangerschaftswoche. Mhm. Also das war eigentlich kurz vor Schluss, die war jetzt 50 cm groß. Ich muss mal irgendwann rechnen, mit diesen Wochen komme ich nicht klar. Wie viele 40 Monate? Wochen ist normal. Genau. Ja. Mhm. Und das heißt, sie war jetzt im quasi 10. Monat. So. 10. Monat, das meinte ich jetzt, ja. Ja, mhm. Und die wäre absolut überlebensfähig gewesen, alles. Sie hatte 2590 Gramm, 50 Zentimeter groß und der Kopfdurchmessumfang 31 Zentimeter. Wie ist das passiert? Ja, das ist ein ganz seltenes Phänomen. Die hat einen Knoten in der Nabelschnur. Mhm. Und das kommt sehr, sehr selten vor, von 1000 Geburten vielleicht eine. Und da kommen viele Kinder lebend mit zur Welt. Ja. Und die war mal sehr fidel und hat den Knoten wahrscheinlich mit Hand oder mit den Füßen selber zugezogen, ne? Konnte man das vorher nicht gesehen im Ultraschall? Nein, da kann man nichts, also das ist, ich sag mal, eine Chance von 1 zu 1 Million, dass du sowas siehst. Ne? Dann ist das Kind im Körper deiner Frau verstorben? Ja, richtig. Und wie habt ihr es, wann ist es aufgefallen, dass das Kind tot ist? Aufgefallen ist uns das am Freitag, den 13. Und ich kam später abends zurück und da sagte meine Frau mir, sie bewegt sich nicht, den ganzen Tag schon nicht und sowas. Und da habe ich gesagt, wir fahren direkt ins Krankenhaus, um da Gewissheit zu haben. Und ich habe auch erstmal versucht, mit dem Ohr die Herztöne zu hören und war dann selber unruhig, dass es auch nicht zu hören war. Mhm. Wir sind dann, haben im Krankenhaus angerufen, sind dann, durften auch direkt kommen, klar, und sind dahin und da war innerhalb von 10 Minuten Ultraschall Gewissheit, dass die traurige Gewissheit, dass unsere Tochter tot war. Mhm. Was ist dann passiert? Wie ist dann das Kind dann noch zur Welt gekommen? Ja, das ist dann ganz normal eingeleitet worden, aber auch nicht direkt. Uns wurde dann erstmal Zeit gegeben und die Betreuung war von vornherein erstmal super, von den Hebammen und den Ärzten. Was heißt Zeit gegeben? Wie lange? Ja, bis zum anderen Tag. Wir haben im Krankenhaus übernachtet, es wurde ein Zimmer für uns, die Betten zusammengeschoben. Mhm. Ich konnte bei meiner Frau bleiben, darauf legte sie auch sehr viel Wert. Mhm. Und jetzt kommt ein Knackpunkt, was ich auch allen Paaren, die vielleicht mal irgendwann vor einer ähnlichen Situation stehen, antragen möchte. Sie würden gefragt, ob wir das Kind sehen möchten. Mhm. Und meine Frau ist an einem anderen. Das Kind ist dann auf normalem Wege am anderen Tag zur Welt gekommen oder gab es einen Kaiserschnitt? Richtig, die Geburt ist eingeleitet. Eingeleitet. Mit Wehen, mit Wehenmitteln und so weiter. Ja. Was hammerhart war. Und diese Wehen, die sind wesentlich stärker als die normalen Geburtswehen, weil die durch Medikamente dann ausgelöst werden. Mhm. Und bis sich der Muttermund dann weitet, das dauert einfach Stunden und Stunden. Ne? Habt ihr das Kind dann gesehen? Wir haben anschließend nach der Geburt das Kind gesehen, ja. Ich habe meine Frau, sie hat mich dann gefragt, wie sieht die Kleine dann aus? Und ich habe gesagt, wunderschön. Und da war alles dran und wir waren in dem Moment einfach viel zu geschockt, um, ich sag mal, da voll die Gefühle zeigen zu können. Wir standen einfach nur fassungslos vor der Kleinen und... Sah sie wirklich wunderschön aus? Sie sah wunderschön aus. Wir haben ein Foto hier von ihr und wir haben auf einer Karte Fußabdrücke von ihr mitbekommen. Mhm. Und das ist, wir verstehen es jetzt im Nachhinein, wenn man erst vor dieser Realität gestellt wird, dass plötzlich das Kind tot ist. Man ist so geschockt, man kann es gar nicht begreifen. Und, also du hast es zuerst gesehen und dann hat... Ich war bei der Geburt dabei. Du warst bei der Geburt dabei. Und ich saß halt neben meiner Frau und habe den ganzen Geburtsvorgang unmittelbar mitbekommen. Und sie hat es dann auch unmittelbar wiederum daraufhin auch gesehen und in den Arm genommen. Sie hat mich erst gefragt, ob wie sie aussieht. Und sie war das... Ist es wesentlich schwerer als für mich, sag ich mal. Ich meine, das kann man, den Schmerz und die Trauer kann man einfach gar nicht fassen und auch gar nicht bemessen irgendwo. Und als Mann ist das, als Frau, für eine Frau ist das immer was anderes. Wolltest du vorhin sagen, als ich dich unterbrochen habe, dass du Paaren rätst, denen so etwas passiert, auf jeden Fall das Kind anzuschauen? Auf jeden Fall. Ja. Weil das Loslassen ist, denke ich mal, einfacher. Wir sind mittlerweile, wir lachen schon wieder und machen auch schon wieder Zukunftspläne. Und das ist für uns eigentlich auch ein bisschen unbegreiflich, dass wir jetzt nach 3 Tagen einfach so, ja, nicht einfach so, es geht rauf und runter, man macht Gefühlswallungen durch, rauf und runter. Vor 3 Tagen passiert, also vor 3 Tagen. Am Samstag, am Samstag Nachmittag, abends ist sie geboren. Ja, was passiert jetzt mit der Kleinen? Oder was ist mit ihr passiert? Das ist jetzt der nächste Schritt, wir haben morgen früh die Beerdigung. Morgen früh die Beerdigung? Ja. Um wie viel Uhr? 10 Uhr. 10 Uhr. Hast du Angst davor? Nein. Angst kann ich nicht sagen. Also meine Frau hat auch keine Angst. Wir haben vorhin noch drüber gesprochen, wir reden sehr viel darüber, was auch sehr wichtig ist. Und wir stellen jetzt erstmal fest, wenn man selber vor so einer Situation steht, wie schwierig das überhaupt ist, damit umzugehen. Mhm. Auch für die Verwandten. Ja. Es wird eine richtige, normale Beerdigung werden mit auch vielen Leuten. Nein, wir gehen ganz alleine dahin und die Großeltern von beider Seiten haben wir alle gebeten und die Verwandten, Geschwistern uns bitte nicht dazu zu begleiten, weil die herzzerreißenden Szenen an so einem Grab, das wäre zu viel für uns. Und wir geben denen die Gelegenheit auch, sich nochmal davon zu verabschieden, von dem Kind. Und weil es hat eben in der ganzen Familie schon gelebt. Glaube ich, ja, klar. Und weil, 10 Monate. Das geht mit dem Strampeln und alles los, ne? Man unterhält sich auch mit der Kleinen. Wie heißt sie? Lea. Lea. Wäre das euer erstes Kind gewesen? Das wäre unser erstes Kind gewesen. Mhm. Und, Es ist ja dann schon erstaunlich und eigentlich auch gut, ist vielleicht auch ein gesunder Reflex oder vielleicht auch normal, so ein Auf und Ab, wenn du sagst, dass ihr auch schon wieder habt lachen können, obwohl alles so frisch ist. Ja, das Unglaubliche, meine Frau überrascht mich jeden Tag wieder. Und das Unglaubliche ist einfach, dass wir eigentlich schon wieder ans nächste Kind denken. Aber so unglaublich, dass es klingt. Aber so gut ist es ja auch. Ja, so gut ist es auch. Genau. Ihr werdet dieses Kind so immer in eurem Herzen tragen. Das kann man nicht auslöschen. Und dennoch, da nach vorne zu schauen, finde ich ganz toll, dass ihr das schon könnt nach 3 Tagen. Manchen haut das vielleicht so sehr um und zermürbt sich noch viele Monate oder gar ein Jahr. Ja, das fällt uns in diesem Moment leicht, weil wir wissen, die Ursache an diesem Nabelschnurknoten hat es gelegen. Und das ist so selten. Und obwohl es ist hier in der Nachbarschaft auch noch vor kurzem vorgekommen. Ja. Genau die gleiche Ursache mit Zwillingen. Und Würdest du sagen, dass das jetzt auch eure Beziehung noch mehr verfestigt hat? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, glaube ich auch. Mhm. Also wir kennen uns noch gar nicht so lange. Wir haben im Mai erst geheiratet. Ach so. Und wie alt ist deine Frau? Die ist 36. 36, du bist 41. Mhm. Und wir haben im Mai erst geheiratet, aber so nah einander haben wir uns noch nie gefühlt. Hast du denn aus früheren Beziehungen Kinder? Nein. Deine Frau auch nicht? Nein. Mhm. Das ist... Ja. Ich glaube, dass es sicher morgen nochmal sehr, sehr schlimm werden wird. Ja, denke ich auch. Ja. Da gehen wir auch gemeinsam durch und wir packen das gemeinsam an. Deswegen möchten wir auch das gemeinsam für uns alleine erstmal durchstehen. Und wir brauchen einfach auch ein bisschen Zeit. Mir fällt das einfacher, meiner Frau fällt das sehr, sehr schwer, auch wieder ganz normales Leben zu beginnen. Das Einkaufen in den Geschäften, wo sie sonst eingekauft hat, das fällt momentan flach. Wir gehen in ein ganz anderes Dorf, wir fahren in eine ganz andere Stadt. Weil die Leute fragen, oder wie? Sie hat Angst davor, denke ich. Und ist es nicht auch sehr schwierig, damit umzugehen? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr schon eine ganze Menge Sachen eingekauft habt, vorbereitet habt, an Kleidung und Spielzeug und weiß ich was alles. Die stehen alle noch hier. Die stehen alle da. Weil die Lea war die ganze Zeit bei uns. Und wenn wir das jetzt alles, ich meine, sofort weg Programm. Das ist ja nicht das, was uns wiederbringt. Wir werden das jetzt mal nach und nach alles zusammenpacken, wenn es nicht sowieso zusammengepackt ist. Und meine Schwägerin hat sich angeboten, dass wir es da auch erstmal unterbringen können. Habt ihr die Kleine eigentlich fotografiert? Die wurde im Krankenhaus fotografiert von den Hebammen. Ja, und das habt ihr, die Bilder habt ihr auch. Oder bekommt ihr? Genau, die Bilder haben wir und da kann man auch noch lange darauf zugreifen, falls wir da Wunsch haben, nochmal andere Bilder zu haben. Also es wurden ja mehrere gemacht, wir haben uns das Schönste jetzt erstmal ausgesucht. Und es wurde auch noch die Gelegenheit gegeben, also wir haben einen Tag später morgens die Kleine auch nochmal gesehen nach der Entbindung. Die war am Samstagabend um 9:30. Und Sonntagmorgen waren wir dann nochmal kurz im Kreissaal, weil Sonntagmittag sind wir dann schon wieder entlassen, also meine Freundin ist Celine entlassen worden. Und die Verwandten hätten jetzt auch noch die Möglichkeit gehabt, sich zu verabschieden, aber das wollte meine Frau nicht. Und wir haben aber das Bild und davon können sich alle verabschieden. Ja, ja. Also Robert, mir tut es sehr leid, was euch passiert ist. Wirklich von Herzen tut es mir leid. Ich finde aber wirklich auch sehr gut, dass ihr nach vorne guckt und dass euch das gelingt. Manchem gelingt das nicht so einfach. Es bleibt uns nichts weiter übrig. Ja. Ich denke, das ist auch das Einzige, was Sinn macht. Ich wünsche euch, dass ihr morgen den Tag gut über die Bühne bekommt und möchte dich bitten, herzlich deine Frau zu grüßen von mir. Das mache ich. Die hört zu. Und das ist schön, dann hat sie es jetzt gehört. Und wünsche euch wirklich jetzt endlich mal eine Glückssträhne, nachdem was alles passiert ist dieses Jahr. Ja, das hoffen wir auch und ich denke, das wird auch klappen. Wir denken positiv. Das ist ein guter Grundsatz und Ansatz. Lieber Hubert, alles Liebe, alles Gute und nochmal schöne Grüße an die Frau. Alles Gute, Domi. Dankeschön, tschüss. Ciao. Susanne, 23 Jahre alt, guten Morgen. Grüße dich, Susanne. Hallo. 23 Jahre alt. Ja. Und gut gelaunt, höre ich. Ja, es geht. Ein bisschen nervös. Ja, das ist ja normal. Ja. Wenn man im Radio spricht, ja, das von stimmt. 2 bis 3 Millionen Zuhörern, ist man ein bisschen aufgeregt. Ja. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich ein kleines Problem habe. Besser gesagt, ein großes. Und zwar habe ich zwei schwule Freunde. Die schon recht lange miteinander zusammen sind. Ja. Und die würden jetzt gerne Familie gründen und haben mich gefragt, ob ich für sie das Kind austragen würde. Und mein Problem bei der Sache ist, dass ich verheiratet bin und ich nicht weiß, wie ich es meinem Mann beibringen soll. Das heißt, du würdest das unter Umständen machen? Ja. Klares Ja. Ja. Wie sollte denn die Befruchtung, Besamung stattfinden? Wie sollte das gehen? Also das würde dann über meinen Frauenarzt laufen. Dass das dann halt, also genau über die Methode, wie es jetzt genau vorgeht, haben wir uns jetzt noch nicht darüber informiert. Ja, genau, aber es würde dann auf jeden Fall der Arzt dann zur Rate gezogen werden, dass das Ganze dann über einen normalen, anständigen Weg über die Bühne geht. Ja. Mit den Samen von... Gibt es da eine Einigung von wem, von den beiden Jungs? Ja, also die haben schon so klar definiert, wer so quasi... derjenige dann mehr. So, jetzt bist du verheiratet. Ja. Wie lange schon? Ich bin jetzt 2 Jahre verheiratet. Mhm. Gute Ehe? Ja. Liebst du deinen Mann sehr? Ja. Ja. Habt ihr auch schon ein Kind? Nein, noch nicht. Aber das ist auch für uns noch eigentlich in weite Ferne gerückt. Ja. Weil wir eigentlich erst noch so ein bisschen halt so beruflich weiterkommen wollen und ja. Mhm. Hast du denn mit deinem Mann jetzt darüber schon geredet? Nein, noch gar nicht. Überhaupt nicht? Nein. Kennt der die beiden Jungs? Ja. Und die kommen auch gut miteinander klar? Ja. Die drei? Ja. Nun kennst du deinen Mann relativ gut. 2 Jahre jetzt verheiratet, wahrscheinlich habt ihr euch vorher auch schon gekannt. Wie schätzt du denn es ein, wie er dazu steht, wenn du ihm das offenbaren würdest? Hier so und so ist die Lage. Ich weiß nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass er sagt, dass wir zusammen ein Kind kriegen, aber jetzt nicht, dass sowas passiert, dass ich jetzt für jemanden anders irgendwie ein Kind austrage oder so. Und ja, das ist halt so. Weiß ich nicht, wie er da reagieren würde dann in dem Bezug. Naja, es war so meine Frage, wie du es einschätzt. Also eher, du schätzt ein, dass er eher skeptisch ist. Ja. Und ihm das nicht so gut gefällt. Ja, genau, ich muss dir spontan sagen, dass ich das auch so empfinden würde, wenn ich dein Mann wäre. Ja. Mich würde es sehr befremden und irritieren. ich versetze mich gerade so in die Situation von deinem Mann. Mhm. Ihr seid 2 Jahre verheiratet, ihr habt selbst noch kein Kind. Ja. Und jetzt sagt meine Frau zu mir, hier, ich habe 2 schwule Freunde. Mhm. Oder die Freunde sind Freunde der Familie. Und ich möchte mich jetzt künstlich befruchten lassen. Mhm. Und ich werde schwanger. Ja. Ich würde das nicht wollen, glaube ich, wenn ich dein Mann wäre. Mhm. Warum ist das für dich so überhaupt gar kein Problem? Warum hast du nicht auch den Wunsch zu sagen, ich will auf jeden Fall mein erstes Kind mit meinem Mann, den ich liebe, aus meiner Beziehung, Verbindung heraus? Also ich denke mal einfach aus dem Grund heraus, dass ich im Moment selbst kein Kind möchte. Also ja, ich selber persönlich fühle mich bei einem Kind noch zu jung und deswegen ist das für mich, ja. Aber warum willst du denn dann ein Kind austragen, wenn du dich noch zu jung fühlst? Warum dann überhaupt austragen? Also ich fühle mich nicht für das Austragen zu jung, sondern für das hinterher ein Kind haben. Mhm. Und wenn die beiden, also ich kenne sie und sie wären wirklich, also aber ist das mal gute Eltern und deswegen könnte ich mir das sogar für die vorstellen. Mhm. Aber dennoch ist es ja etwas, was in dir wächst, was in dir entsteht. Mhm. Und es ist auch dein Kind. Es ist nicht einfach nur ein fremdes Kind, es ist auch dein Kind. Ja, sind ja. Sind ja deine Gene auch in diesem neuen Menschen. Ja. Das stimmt natürlich. Ich meine, das ist auch irgendwo immer noch so der Bedenken, also das Bedenken, was bei mir im Hinterkopf ist, dass dann halt da schon eine wirkliche Beziehung dann zu dem Kind halt auch aufwächst und man dann das bereut, dass man es gemacht hat. Ja, also wir Männer werden uns nie in euch hineinversetzen können, aber dennoch versucht man das ja. Wenn ich mir vorstelle, da ist eine Frau, die wird schwanger, die trägt 9 Monate oder vielleicht noch länger ein Kind in sich, das wächst, das muss ja also ein fulminantes Erleben sein. So, und dann mit der Gewissheit, das gebe ich so, ich bin quasi nur so eine Servicestation hier und danach gebe ich es weg. Macht dir das nicht auch Angst, dass du vielleicht beispielsweise dann sagst, ich möchte es vielleicht doch auch behalten und dafür sorgen? Ich habe ja schon eine Beziehung entwickelt zu dem Kind. Also im Moment kann ich mir das nicht vorstellen, weil ich innerlich nicht für das Kind hinterher bereit wäre, also als Mutter. Mhm. Gut, dennoch muss ich fragen, du sagst, ich bin noch nicht reif für ein Kind, will noch nicht die Verantwortung übernehmen. Warum aber willst du warum willst du es austragen? Um mal diese Erfahrung zu machen, um deinen Freunden Gefallen zu tun? Tja, also ich glaube eher, um die Erfahrung zu machen. Aber ist das nicht schöner, diese Erfahrung als Frau zu machen mit einem Kind, das man dann auch behält und was von dem geliebten Partner ist? Hm. Ich frage dich nur, ich will dich jetzt nicht irgendwie, ich frage einfach nur. Ja klar, ich meine, das sind alles Aspekte, die mit reinspielen, aber ich glaube, ich hätte da nicht so wirklich was jetzt im Moment dabei. Ja, gut, so eine Einstellung kann man ja haben und die ist auch zu respektieren, aber du bist eben nicht alleine. Ja, das stimmt und das ist ja halt auch mein Problem. Genau, und jetzt wird's heikel. Und ich finde, wenn du mit deinem, was heißt wenn, du musst, wenn es realistischer wird, musst du ja mit deinem Mann reden darüber. Ja, ja. Und ich finde, dass du absolut respektieren solltest, auch nur die Nuance einer Skepsis bei ihm. Ja. Wenn er mit wehenden Fahnen sagt, okay, tolle Sache, machen wir, dann mach es. Aber mach es nicht, wenn er auch nur vom Ansatz her ein bisschen es nicht will. Hm. Würdest du das denn durchboxen wollen? Also dafür mag ich meinen Mann zu sehr und dafür liebe ich ihn auch viel zu sehr. Anstatt jetzt da irgendwie was über den Kopf hinweg zu entscheiden und zu sagen, das steht jetzt fest und das wird gemacht und solche Dinge, weil dafür bin ich ja mit meinem Mann verheiratet, um auch mit ihm eine glückliche Beziehung zu führen. Mhm. Und wenn sowas dann halt da im Weg stand, dann denke ich, würde ich mich dann eher für meine Ehe entscheiden, als dafür das Kind auszutragen. Das musst du auch, Susanne. Ja. Also wenn du mir sagst, das ist eine tolle Beziehung und du liebst deinen Mann sehr heiß und ähnlich, musst du dich für deinen Mann entscheiden und für die Ehe. Ja. Würde ja wirklich die Gefahr bestehen, dass, nehmen wir mal an, er würde so zähneknirschend ja sagen, dass aber im Laufe dieser Schwangerschaft das alles doch sehr kompliziert wird und vielleicht eure Beziehung dadurch kaputt geht, weil er das nicht ertragen kann. Mhm. Also da würde ich jetzt wirklich die Meinung von meinem Freund, in deinem Fall von deinem Mann, an die oberste Stelle setzen. Mhm. Wie wäre das denn, habt ihr das denn schon mal durchgespielt? Wie wäre das denn überhaupt alles so rechtlich? Würde dann einer von den Jungs das Kind adoptieren oder wie liefe das? Oder wärst du und einer von den dann die Eltern von dem Kind offiziell auch oder wie? Also ich glaube, also rechtlich gesehen wäre das dann so, dass ich das Kind quasi zur Adoption freigeben würde. Mhm. Und dann, dass das einer von denen dann adoptiert. Mhm. Aber so ganz richtig durchgespielt ist das auch noch nicht. Also das ist noch alles sehr in den Kinderschuhen. Weißt du, was man auch durchspielen muss, finde ich, wenn man solche Gedanken hat. Irgendwann wird dieses Kind, Kind auch mal alt. Ja. Und erwachsen. Ja. Und irgendwann wird dieses Kind auch mit dir sprechen. Mhm. Und dir vielleicht auch Fragen stellen. Was war das eigentlich denn? Warum hast du das gemacht? Was empfindest du? Was hast du empfunden? Und so weiter. Hast du darüber auch nachgedacht? Also soweit, also es kam mit zum Gespräch, aber das ist noch nicht ganz ausdiskutiert gewesen. Mhm. Gut, das sind da habe ich mir auch selbst dann noch nicht so den letztendlichen Schlussgedanken dazu gemacht. Letztendlich brauchst du das auch noch gar nicht, weil das Allerwichtigste ist, um deine Ehe nicht zu gefährden, deine Beziehung nicht zu gefährden, muss dein Mann mit jetzt ganz schnell ins Boot genommen werden, was die Diskussion anbelangt. Ja, ja. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen, Susanne. Gut. Entscheidet richtig und gut. Ja. Ne? Wir werden noch lange und viel drüber reden. Alles Liebe. Okay, danke. Tschüss. Gut, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio Telefontalkshow vom WDR. Heute ohne das WDR Fernsehen. Im WDR Fernsehen läuft eine alte Debatte von 1980 mit den damaligen Spitzenkandidaten der damaligen Bundestagswahl. Das war die Wahl, als Franz Josef Strauß Bundeskanzler werden wollte und die Spitzen der damaligen Parteien haben sich gerade in den Haaren. Ich sehe hier auf dem Bildschirm Helmut Schmidt, Hans-Dietrich Genscher und Helmut Kohl und Strauß. So, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ruft an. So zum Beispiel hat es gemacht Heike. Heike ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Heike, um was geht's? Ja, ist nicht so einfach. Ich bin, wie du weißt, 25. Das weiß ich, mehr weiß ich nicht. Und ich bin Jungfrau noch. Mhm. Ja. Und das ist für mich ein tierisches Problem. Findest du? Ja, doch. Finde ich schon. Warum? Ich möchte endlich mal wissen oder erfahren, das Gefühl haben, wie es ist. Mhm. Hast du schon einen Freund gehabt? Ich hatte schon einen und habe jetzt auch einen. Ach so. Und wie lange seid ihr zusammen? Am 6. Oktober wird es ein halbes Jahr. Immerhin. Ist schon eine ganze Weile. Habt ihr überhaupt gar keine Sexualität miteinander, keine Erotik? Doch, das haben wir schon. Wie weit geht es? Also, so Petting-mäßig läuft da was? Ja, und auch ein bisschen mehr. Das heißt, wenn es dann richtig zum Akt gehen sollte, mehr als die Eichel geht nicht. Ja, weil? Entweder verkrampfe ich mich oder das zieht sich alles zusammen. Ich bin nicht locker genug. Ich habe halt Angst vor diesem Schmerz, der da ist. Mhm. Mhm. Wie reagiert dein Freund darauf? Er gibt mir alle Zeit, die ich brauche. Also super. Er ist da sehr verständnisvoll. Super, also du empfindest da keinen Druck? Nein, er drängt mich überhaupt nicht. Habt ihr denn so auf dieser Ebene, wie ihr Sexualität im Moment lebt, ist das schön für dich? Ja, für beide. Für beide? Für beide. Kommst du auch zum Orgasmus dabei? Mal ja, mal nein, je nachdem, was wir machen. Ja, aber immerhin, es kommt schon mal vor. Ja. Ja. Onanierst du auch? Selten. Selten. Aber es kommt vor. Das heißt, das hast du auch schon gemacht. Ja. Ich frage es deshalb, weil ich finde das immer so wichtig, dass man das macht, um ein lockeres Verhältnis zum eigenen Körper zu haben. Domian, wenn ich ganz ehrlich sein darf oder sein soll, ja? Ich habe es mit einem Vibrator versucht. Mhm. Es funktioniert nicht. Mhm. Mhm. Das schmerzt. Mhm. Jetzt hast du einen sehr, sehr mitfühlenden Freund. Ja. Das finde ich schon mal ganz toll. Ihr seid ein halbes Jahr zusammen. Ihr habt jetzt ein halbes Jahr diese Art von Sexualität, wie du sie gerade beschrieben hast. Ja, jetzt am 6. Oktober wird es ein halbes Jahr. Ja. Vielleicht wäre es gar nicht so. Also erstmal, ich will dir mal noch vorweg etwas anders sagen. Ich sagte gerade so mit 25, ich finde das erstmal nicht so dramatisch. Ich finde es peinlich. Ach was. Ich finde, unsere Zeit, unser Leben ist so sexualisiert, dass man schon bald den Eindruck hat, jeder Elfjährige muss irgendwie schon seine Sexerfahrung haben. Das ist doch Blödsinn. Menschen. Du bist 25, das ist noch ein normales junges Alter. Ich finde es nicht erstmal nicht schlimm. Ich glaube, dass man das sich selbst auch so sagen muss. Sonst gerätst du ja innerlich auch in so eine Panik. Ich will es jetzt endlich mehr erleben. Ich muss. Und alle anderen haben es auch schon. Ja, klar. Ne? Kann ich mir vorstellen, dass das in dir so vorgeht. Ja. Ich finde, dass man sich da wirklich erstmal alle Zeit der Welt lassen kann, sollte. Und den richtigen Zeitpunkt wirklich abwarten. Und ich glaube, dass du auf dem richtigen Weg bist. Du hast einen tollen Partner. Du hast einen Partner, der mitfühlend ist. Ihr habt, ja, aber er möchte es ja auch gerne. Ja, aber lass mich das mal sagen. Und ihr habt schon eine Sexualität, wo ihr euch fallen lassen könnt. Ja. Und ich könnte wetten, Heike, wenn ihr jetzt noch euch wirklich noch Zeit lasst und wenn vielleicht noch ein paar Monate ins Jahr gehen und ihr euch noch mehr verwöhnt miteinander, wie ihr das jetzt schon macht, vielleicht noch intensiver, vielleicht noch ein bisschen ekstatischer, wird mit dieser Knoten ganz einfach irgendwann platzen und das funktioniert. Ich bin ganz sicher. Nein, ich bin ja auch bereit und versuche es auch immer mit ihm. Und er fragt doch immer, soll ich weitermachen, tut dir das weh, dann höre ich sofort auf. Mhm. Dann sage ich entweder, nee, es geht, oder nee, bitte hör auf, es geht nicht, dann lässt er auch sofort los. Ja, hast du denn, das muss man ja auch immer noch berücksichtigen, hast du mal dich vom Frauenarzt untersuchen lassen, ob so organisch alles so in Ordnung ist und alles normal ist? Das ist alles okay. Alles okay, also das ist es eine reine psychische Sache? Ja. Mhm. Ich würde plädieren, ich würde auf Zeit plädieren. Lasst euch noch ein bisschen Zeit. Und ich, wie gesagt, ich glaube, dass sich das Problem von alleine lösen wird. Macht alle schönen Schweinereien erstmal so, die man so machen kann, ohne miteinander direkt zu schlafen. Und über kurz oder lang werdet ihr so locker sein, und du auch, dass es funktioniert. Vielleicht tut es noch ein klein bisschen. Ich sag jetzt mal, bei den ganzen Liebeleien, sag ich mal, je nachdem, was man macht, da hat man ja auch das Verlangen oder den Drang danach, jetzt miteinander richtig zu schlafen. Genau, deswegen sage ich, macht das ruhig noch weiter und intensiver. Und ich glaube, das ist so eine Millimeterarbeit und ihr werdet euch immer ein Stückchen näher rantasten. Mhm. Und wenn es auch vielleicht dann immer noch so ein klein bisschen wehtut oder so, wird es dann funktionieren. Ja, meinst du mir, das wäre nur am Anfang, nachher wäre es wunderschön. Ja, genau. Klar, aber du musst ja auch erstmal, also ein bisschen locker musst du ja sein. Auch ja, wenn es, klar. Natürlich wird es am Anfang ein bisschen wehtun, aber im zweiten Mal ist es dann schon nicht mehr so. Also ich sag nochmal, ihr seid, die Grundvoraussetzungen sind gut. Freund, Liebe, Vertrauen und ihr macht schon Sex miteinander. Macht's einfach so weiter. Lasst euch einfach gehen. Und ich könnte schwören, dass wenn wir beide in einem halben Jahr nochmal telefonieren, dann sagst du, Domian, es ist passiert, es war ein bisschen schwierig am Anfang, aber jetzt geht's mir bombig und ich bin glücklich. Und du brauchst dich nicht zu schämen, dass du das noch nicht erlebt hast. Wirklich nicht, Heike. Doch, ich finde das echt peinlich. Nein, ich finde es nicht peinlich. Es muss doch nicht immer rumgepoppt werden, was das Zeug hält. Bist du dann wahrscheinlich der Einzige? Ach, ich glaube, wenn man rumfragen würde, dass viele Leute, wenn man die ganz ehrlich befragt, das auch so sehen. Und lass dich mal gar nicht so viel bluffen. Viele lassen auch so den Larry raushängen und haben selbst auch nicht die dollsten Erfahrungen gemacht. Ja, klar. Ne, das glaube ich auch. Das ist auch alles egal. Wichtig ist, dass du deinen Freund lieb hast und dass ihr euch schön aufeinander einstellen könnt. Ja, habe ich. So, das ist das Wichtigste. Ja. Und übt mal schön fleißig weiter. Ja, wird schon werden, Heike. Alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss. Dir, Tschüss. Tschüss. Mike, 29 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo? Ja. Ja, hallo, guten Abend. Ja, Mike. Guten Abend, Mike. Oder guten Morgen. Oder guten Morgen. Dein Thema? Mein Thema, also es geht um Folgendes. Ich habe eine Tochter. Mhm. Wie die alt? Die ist 4,5 Jahre alt. Ja. Also im Februar ist sie 4 Jahre alt geworden, dieses Jahr. Und sie ist ein geborener Albino. Aha. Das heißt, also sie ist zur Welt gekommen mit schneeweißem Haar. Ja. Und roten Augen, wie man das halt auch von roten Kaninchen Augen? Kennt. Ach. Sag ich mal so. Ja, also wirklich, da war keine Pigmentstörung im Rot. Da bin ich jetzt gerade ganz baff, weil ich habe schon Albino-Menschen gesehen. Ich weiß gar nicht, wie man die Menschen nennt, also Albino-Menschen. Ja, es gibt ja verschiedene Arten. Die hatten aber alle keine roten Augen, das kenne ich nur von Tieren. Ja. Ja, das ist ja auch, also das Phänomen, was meine Tochter hat, tritt ja auch nur auf 1 zu 17.000. Sie hat wirklich richtig rote Augen. Ja. Auch das Weiß ist nicht weiß. Das Weiß ist auch nicht weiß, das ist gar nichts. Jetzt mittlerweile... Kann sie den ganzen... Ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, nicht so schlimm. Jetzt mittlerweile ist es so, sie kriegt die blaue Augen. Also das Weiß, das Rote geht langsam zurück. Ach so. Und die Farbpigmente kommen langsam. Ach so. Das heißt also, wenn ein Albino dann erwachsen wird, sind die Augen nicht mehr rot. Es kann sein. Es kann auch bleiben. Ja. So. Zum Beispiel Heino. Ist ja auch ein Albino. Ja, aber dem haben wir ja alle noch nicht in die Augen geguckt. Das ist auch so. Ne? Also, ja. Tatsache ist, dass dein Mädel mit weißen Haaren geboren wurde, mit roten Augen. Und die Haut, die ist wahrscheinlich auch ganz hell, ne? Genau. Super hell, ne? Das ist nämlich, das nennt man eine Pigmentstörung der Haut. Mhm. Bei unserer Tochter ist es folgendermaßen, da sind die Pigmente nicht richtig ausgeprägt. Mhm. Weil jeder Mensch hat braune Pigmente und weiße Pigmente. Und bei ihr ist was, vielleicht nur 10% braune Pigmente und der Rest... Mhm. Nur weiße Pigmente. Das werden Ärzte und Ärzte wahrscheinlich haben prüfen können. Konnte sie denn mit diesen roten Augen ganz normal gucken? Weiß man das morgen? Ja, das ist es. Wir müssten sie einschläfern lassen sozusagen. Also bitte? Narkose. Nee, nicht jetzt in dem Sinne einschläfern lassen, sondern in Narkose. Ja. Entfernen. Zuck hier schon zusammen. Also Narkose. Wir müssten sie in Narkose versetzen lassen, mhm. um bei ihr feststellen zu können, ob sie kurz- oder weitsichtig ist und was mit ihren Augen ist. Aber sie ist meines Erachtens nach viel zu jung noch dafür, um sie da eine Spritze geben zu lassen. Sagen wir mal, die verrechnen sich oder so und dann wacht sie nicht mehr auf. Und das möchte ich auch nicht. Also wenn jeder, der ein Kind hat, der kann das, und ein junges Kind, der kann das dann auch irgendwo ein bisschen nachvollziehen, dass man dann sagt, gut, okay, man hört so vieles. Aber sie, also wie du es beurteilen kannst, weil 4,5 Jahre ist ja schon, ist ja nicht mehr so ganz klein, sie sieht normal, sie fasst alles an, wie sie es anfühlt, also sie ja, sieht. Sie ist ja auch geistig ein bisschen zurückgeblieben. Ach so. Durch diese Behinderung. Ach so, mhm. Weil ihre Krankheit ist ja nicht so erforscht in Deutschland. Mhm. Auch vielleicht in Amerika, das weiß ich ja nicht. Aber ein Albino ist nicht zwangsläufig, ein Albino-Mensch zwangsläufig geistig zurückgeblieben, das kann man auch nicht sagen, ne? Nein, das kann man nicht sagen. Wir wissen, ich kann ja nur sagen, was im Internet so drin steht. Ja. Ich weiß zum Beispiel, alles, was so ein Albino-Kind bis zum 6. Lebensjahr lernt, das behält es bei. Danach kann man dem Kind immer weniger beibringen, weil dann die Auffassungsgabe wohl zurückbleibt oder falls das Kind das nicht mehr so gut verarbeitet hat. Die hat ja auch, ihre Feinmotorik ist ja auch gestört. Mhm. Durch diese Krankheit eben. Feinmotorik heißt, sie kann nicht richtig normal gehen, sich bewegen oder wie? Sie hat später gelernt, wie normale Kinder zu laufen. Zum Beispiel, sie ist 4,5 Jahre alt, ein 4,5 Jahres Kind kann ohne Probleme alles Mögliche sprechen. Mhm. Sie zum Beispiel nicht. Sie kann reden, Mama, Papa und ja und so, nein und so. So. Das kann sie schon unterscheiden. Aber sie kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, hör mal zu, das ist ein LKW. Mhm. Wenn sie jetzt ein LKW sieht. Sie weiß, das ist ein Auto. Mhm. Ja, nicht. Sie kann auch nicht ein Hund ist für sie auch kein Hund, das ist für sie Mini. Mhm. Weil meine Schwiegereltern haben einen kleinen Hund und der heißt Mini. Mhm. Und wenn ich dann sage, das ist ein Hund, das versteht sie auch nicht. Und das ist auch aufgrund ihrer Krankheit mit zurückzuführen. Wie war das denn, Mike, als das Kind damals geboren wurde und man hat es gesehen? Das sieht ja dann nicht eben so süß aus wie ein normales geborenes Kind. Wie seid ihr damit umgegangen als Eltern? Mhm. Wie war das für euch? Also, ja, ich war ja bei der Geburt mit bei, dass ja wenige Papas Fehler sind. Also ich muss sagen, also sie ist zur Welt gekommen, im ersten Moment erstmal überglücklich gewesen, oh ein Kind und oh schön, hat er schöne blonde Haare, denkt man dann erstmal. Mhm. Und wo sie dann angefangen hat, ihre Augen zu öffnen, da hat man dann auch, haben wir natürlich einmal schluckt, was ist das? Und naja, muss ja mal untersucht werden und dann, ja, keiner wusste, wie, was nun das ist, weil es halt in unserer kleinen Stadt das einzigste Kind war. Mhm. Ja, und wo wir dann erfahren haben, dass es eben ein Albino ist, da ist ja für uns eine kleine Welt, die Welt mehr oder weniger ein bisschen zusammengebrochen. Wie lange habt ihr gebraucht, um euch damit zu arrangieren? Wie bitte? Wie lange habt ihr gebraucht, um das so anzunehmen? Eigentlich, ich sag mal so, wir haben es sofort angenommen. Ja, ja. Weil wir haben da keinen Unterschied gemacht. Wir haben gesagt, es ist unsere Tochter und wir als Eltern sind jetzt dazu verpflichtet, alles Mögliche für unser Kind zu tun. Nun habe ich gehört, dass ihr in einem kleinen Ort wohnt. Ja. Der spricht sich natürlich schnell rum. Schämt ihr euch oder habt ihr euch am Anfang geschämt, mit der Kleinen rauszugehen? Nein, gar nicht. Und gibt es auch keine blöden Bemerkungen, Reaktionen der Leute? würde mir doch schon, aber das haben wir dann meistens abgeblockt. Oder zum Beispiel, es ist ja, wenn dann natürlich ein Kind im Kinderwagen sitzt mit blonden Haaren, roten Augen, aber die roten Augen werden verdeckt durch eine Sonnenbrille, wenn ältere Menschen dann eben so drauf gucken, als wenn es eine Puppe wäre oder irgendein außerirdisches Ding oder so, dann, wenn ich es mitgekriegt habe, habe ich gesagt, hör zu, das Kind ist behindert und schaut es nicht so ein. Es Warum? Hat nichts dafür. Hat das einfach nur so eine kosmetische Sache mit der Sonnenbrille oder muss sie eine Sonnenbrille tragen? Weil die so empfindlich sind, die Augen. Ja, weil die Augen eine Überempfindlichkeit vom Licht haben. Mhm. Aber also, nochmal gefragt, die Augenfarbe verändert sich im Moment, ne, sagst du? Ja, die verändert sich im Moment. Mhm. Bei Kindern kann das ja mehrmals wechseln, die Augenfarbe, habe ich mal so gehört. Mhm. Aber ob das nun was daran nun wahr ist oder davon habe ich keine Ahnung. Und deswegen habe ich ja auch dich mal, habe ich an dich jetzt mal eine Frage. Und zwar, ich weiß ja nicht, ob du irgendwie schon mal sowas gehört hast oder so, weil der Albinismus ist in Deutschland wenig verbreitet, habe ich ja schon gesagt, 1 zu 17.000. Und eventuell, wenn jetzt jemand im Radio das mithört, der auch davon betroffen ist, ob da irgendwie eine Möglichkeit besteht, dass man mich mit diesen Menschen diesen Leuten irgendwie in Verbindung bringen kann. Kein Problem. Das heißt, derjenige müsste uns dann schreiben. Ja. Ich sage gleich mal unseren, nach der kurzen Pause sage ich gleich mal unsere Adresse. Und dann könnten wir natürlich diese Post an dich weiterleiten, selbstverständlich. Also dir liegt es daran, dass du mit Leuten, die in ähnlicher Weise betroffen sind, Kontakt hast, um mal Meinungsaustausch, Informationsaustausch zu betreiben. Genau, weil zum Beispiel, ich komme aus den neuen Bundesländern. Ja. Dazu gesagt, und hier in den neuen Bundesländern gibt es eigentlich keinen Arzt. Es gibt nur einen einzigen Arzt in Halberstadt, der hat sich darauf spezialisiert, die Nervenbahnen bei Kindern wieder richtig zu legen. Da. Ja. Und wir wissen aus dem Internet, das naheste von uns aus gesehen ist Wolfsburg. Ich weiß nicht, kennst du bestimmt? Ja, klar. W-Werk, ne? Ja, ja. Und ich weiß, in Wolfsburg, da gibt es eine Einrichtung. Das ist sowas, irgendein e.V.-Verein ist das. Mhm. Und da können sich so eine betroffene Familien hinwenden. Ja, dann ruft doch da einfach schon mal an. Im Internet steht da nur Wolfsburg, das ist ein Verein, es gibt einen Verein. Also du hast keine Telefonnummer. Die haben keine Telefonnummer. Gut, dann machen wir mal Folgendes. Wir versuchen mal zu gucken, ob wir irgendwas hier haben. Das heißt, ich verbinde dich gleich mit meinem Psychologen, der ausgerüstet ist mit vielen, vielen Informationen. Mhm. Vielleicht hat er etwas. Mhm. Dann könnten wir dir da schon mal helfen. Mhm. Ansonsten, wenn sich andere Betroffene bei uns melden wollen, bitte, ich sag gleich nach der Pause die Adresse durch und das reiche ich mir dann an dich, an Mike weiter. Mhm. Ja, also darum geht es mir eigentlich. Mich mit anderen Leuten, also die auch dann, also Albinismus gibt es ja verschiedene Arten, aber die eben so schwerwiegend Krankheit haben. Schon verstanden. Ich glaube auch, dass derjenige, der jetzt zuhört und betroffen ist, hat das auch schon so verstanden. Mhm. Eine Frage. Ob es vielleicht in Deutschland oder wo in Deutschland jetzt ein Arzt ist, der sich da mal wirklich damit auskennt und nicht nur, weil ich wurde vom einen Arzt zum anderen geschickt, ein Kind Arzt zum anderen. Ja. Jeder wollte dann rumdoktern. Kannst du dich verstehen, ja, gehst mit deinem Kind zum Arzt, zeigen Sie mal her und das kenne ich ja gar nicht und dann machen wir mal das und das. Geht das nächste Mal wieder selber. Ja, das ist nervig. Sowas möchte ich vermeiden. Ja, da müssen Fachleute ran. Ja, richtig, vielleicht gibt es ja in Deutschland Fachärzte. Ich bin sicher, ich bin absolut sicher, dass es das gibt. Es ist eine Frage, dass wir das rauskriegen. Also Mike, du legst bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Das heißt, der Johannes, mein Psychologe, vielleicht finden wir noch die eine oder andere interessante Adresse für dich. Mhm. Ansonsten verspreche ich dir, wenn sich bei uns jemand meldet, dass wir das an dich weiterreichen. Ja, das wäre sehr nett. Alles Gute. Okay, dann bedanke ich mich erstmal. Ja, du legst auf und wir rufen gleich zurück. Noch eine schöne Nacht. Dankeschön, tschüss Mike. Tschüss. 1.39 Uhr, jetzt machen wir eine kleine Pause. Die Sekunde, 1.40 Uhr, hier ist Radio 1 live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute eine freie Themennacht und wenn ihr euch gerne bei mir melden wollt, mit mir reden wollt, ruft mich an. Telefonnummer 0800-5678-111, Faxnummer 0800-5678-110. Und jetzt, wie versprochen, unsere Adresse für den besagten Fall vor der Pause. WDR 1 live Domian, Stichwort Albino. Postfach 50600 Köln. Wiederhole. WDR 1 live Domian, Stichwort Albino, Postfach 50600 Köln. Jenny ist jetzt hier. Hallo. 18 Jahre alt. Das stimmt, ne? Ja. Hallo Jenny. Hallo. Um was geht's? Also ich habe ein Problem, eine Beziehung zu führen, beziehungsweise einen Jungen an mich ranzulassen. Das heißt, du hast noch gar keine Beziehung gehabt, keinen Freund gehabt? Doch schon, aber nicht so richtig. Also die letzte Beziehung, die ich hatte, das war eigentlich mal so eine richtige, aber die war für mich schon nach 3 Tagen beendet, weil ich das halt nicht konnte. Was konntest du denn nicht? Also dieser Junge, der war jetzt eigentlich sozusagen mein Traummann, der war genauso, wie ich mir als kleines Kind meinen Traummann immer vorgestellt habe. Sag mal kurz. Von der Art her, von den Hobbys her und vom Aussehen her. Und es hat auch die erste Zeit so geklappt, aber hinterher, das ist... Na, die erste Zeit ist gut, wenn es nach 3 Tagen schon vorbei war. Ja, so die ersten 2 Tage so. Die Zeit davor, wo ich ihn kennengelernt habe. Von wem ging denn dieses Kennenlernen aus? Von ihm oder von dir? Von einer Freundin. Ach so, die hat euch zusammen verkuppelt oder so. Aber das hat dann, die hat auf jeden Fall gefallen, äußerlich auf allemal zuerst. Ja. Und umgekehrt vermutlich auch. Was ist denn dann passiert, dass du sagst, ich kann das nicht? Was kannst du nicht? Also wenn ich weiß, dass ein Junge etwas von mir möchte, dann habe ich irgendwie, also dann wird man halt einfach irgendwie schlecht. Ein jeder Junge will was von dir. Nein. Wenn du mit dem zusammen bist, letztendlich. Das ist ja nun, dafür ist man ja zusammen, dass man dann irgendwann vielleicht auch mal erotisch miteinander umgeht. Also ich habe das so, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden kennenlerne abends und dann in der Bar oder so, wenn ich mich dann so in der Ecke zurückziehe mit dem, da habe ich kein Problem mit, weil ich weiß, das ist nur für diesen Abend. Also im Klartext ist dir die Vorstellung, dass es zu einer Intimität kommt, äußerst unangenehm. Ja, in diesem Moment schon. Ich möchte es eigentlich, aber ich kann irgendwie nicht. Dieser letzte, mit dem du 3 Tage zusammen warst, wie weit, habt ihr euch zumindest mal geküsst oder auch das nicht? Ja, das sowieso. Das mache ich eigentlich dann immer. Achso. Und ich meine, nach 3 Tagen muss man ja nicht unbedingt gleich in die Kiste gehen. Oder wollte er das schon? Nein, der ist total zurückhaltend gewesen und so. Und warum? Allein der Gedanke, dass... könnte jetzt auf dich zukommen, deshalb hast du nach 3 Tagen Schluss gemacht? Das nicht, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich dann von diesen Leuten erdrückt werde und... Obwohl er gar nicht Druck ausgeübt hat auf dich und sehr zurückhaltend war und freundlich. Und ich habe ihn dann auch sehr selten gesehen, also nur die 3 Tage, dann waren wir noch 2 Wochen zusammen, aber da war ich bei meiner Mutter gewesen. Die wohnt nicht hier in der Stadt. Was hast du ihm, hast du denn gesagt, ich möchte es nicht mehr? Also ich habe ihm das geschrieben, weil ich konnte mit ihm telefonieren da und... Und wie hast du es begründet? Dass ich, ach, das weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas? Ja, dass ich einfach nicht jemanden an mich ranlassen kann. Also, du bist 18 Jahre jetzt alt. Ja. War jetzt diese 3-Tages-Beziehung die längste, die du bisher hattest? Nein, ich hatte es mal 4 Wochen oder so, aber da war ich auch 2 Wochen von dem Urlaub. Und diesen Jungen habe ich dann auch nur 3-4 Mal gesehen. Aber das war auch was anderes, weil das war eher eine Abmachung zwischen mir und meiner Nachbarin. Von dem wollte ich eigentlich gar nichts. Und ach so. Warum hast du so eine große Angst vor all dem, was Nähe bedeutet? Das weiß ich nicht. Also, meine Mutter hat mal gesagt, es hätte sein können, dass ich vielleicht mal vergewaltigt worden bin. Das weiß ich aber nicht mehr, ich kann mich nicht dran erinnern. Wieso sagt die Mutter, es hätte sein können? Also, das war irgendwie bei einem Onkel oder so, ich weiß es nicht, schon ziemlich lange her. Und da hat sie mich mal mit ihm alleine gelassen und wo sie dann wieder zurückkam, hätte ich dann nur noch im Unterhemd gesessen und sowas und ich weiß nicht. Wie alt warst du da? Och, das ist lange her. Also da waren meine Eltern noch zusammen. Da müsste ich 3 oder 4 gewesen sein. Mhm. Und deine Eltern sind dieser Sache dann auch nie weiter nachgegangen? Ist auch schon ein bisschen sonderbar. Da kommt die Mutter und sieht, dass ihr kleines Mädchen da fast nackt sitzt. Da würde ich als Mutter doch auf die Pauke hauen und sagen, was ist denn hier los? Und also ich kann mich da absolut nicht dran erinnern. Nee, aber das hat deine Mutter dir doch bestimmt, du hast sie doch bestimmt gefragt. Was, ja gut, du hast mich dann so vorgefunden. Was hast du denn dann Mutter gemacht in der Situation? Und das habe ich nicht gefragt. Sie hat dann einfach nur gesagt, sie hat sich die ganzen Jahre so voll die Gedanken gemacht. Vielleicht macht sie sich Vorwürfe, dass sie nichts unternommen hat. Wenn sie schon die Vermutung, ich meine, das ist ja eine krasse Vermutung, ne? Mhm. Mhm. Ich will dir sagen, Jenny, als du das gerade so erzählt hast, ne, war auch mein allererster Gedanke, hoffentlich ist ihr früher als Kind nicht irgendwas Übles geschehen. Und deshalb macht so die Seele zu, um nicht nochmal verletzt zu werden, weil du damals eine große Verletzung erfahren hast. War mein erster Gedanke, umso interessanter, dass du das jetzt erzählst auch. Ja, das ist ja irgendwas, wogegen du gar nicht angehen kannst, ne? Du sagst, du möchtest einen Freund haben. Und da war einer, den du ganz toll findest eigentlich. Und wie durch eine fremde Hand hat es dich weggedrückt von dem, ne? Mhm. Das ist das erste Mal, wo mir das aufgefallen ist. Da war ich, glaube ich, 10 oder so. Mhm. Und da hatte ich mit einem sehr guten Freund so eine kleine Kinderliebe. Und haben sich dann zusammen in sein Bett gelegen, haben ein Video geguckt und er hat sich ganz an mich rangekuschelt. Mhm. Und das konnte ich überhaupt nicht haben. Das war wirklich so das erste Mal, wo mir das richtig aufgefallen ist. Mhm. Hast du denn so, ich meine, mit 18 hat man das ja eigentlich schon eine Weile, so ein bisschen Sehnsucht nach Erotik oder Sexualität, so zumindest so für dich im Kopf? Ja, klar. Das und schon. Oder manchmal dann wünsche ich mir halt jemanden, das ist, jemanden, der da ist, der mich liefert und so. Und das geht dann so weit, dass ich schon Depressionen davon bekommen habe. Mhm. Deswegen. Wie weit geht denn so wie weit gehen die sexuellen Überlegungen in dir? Zum Beispiel onanierst du auch selbst? Machst du es? Ja. Das machst du? Ja. Und das ist auch schön für dich? Ja, und ich hatte, ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich auch mal was mit einem Mädchen gehabt. Mit was? Mit einem Mädchen. Mit einem Mädchen, ne? Ja. Es war aber eher so Spielerei, so ein bisschen ausprobieren und sowas. Und da hatte ich keine Probleme mit. Mhm. So. Ich meine, das ist natürlich jetzt noch eine andere These oder ein anderer Weg. Vielleicht bist du gar nicht heterosexuell. Vielleicht hast du gar keinen Bock auf Männer. Ja, das glaube ich nicht. Naja, aber wenn du sagst, ich kann mir schon vorstellen, was mit einem Mädchen zu haben hat. Oder, aber so. Aber das ist ja schon erstaunlich, ne? Dass du mit einem Mädchen so ein bisschen. Also, das war auch eine erotische Erfahrung. Das ging also, die kannte ich auch sehr gut. Das war damals die beste Freundin von meiner Schwester. Mhm. Und da warst du völlig offen und hast dich mehr oder weniger fallen lassen können. Ja, aber wie gesagt, das war halt eher nur Spielerei. Mhm. Naja, es ist ja eine interessante Beobachtung, dass es da ging. Nochmal bezogen auf die Sexualität, wenn du mit dir selbst Erotik lebst und das machst, hast du da einen Orgasmus? Ja. Das schon? Mhm. Ja. Das ist ja auch schon mal gut. Jenny, ich möchte nicht jetzt dilettantisch in deiner Seele rumstochern als Pseudopsychologe, das bin ich ja nicht. Ich bin kein Psychologe, wie du weißt. Aber ich finde, du hast ein paar Sachen gesagt, die nachdenklich stimmen. Einmal deine Vermutung, die du geäußert hast, das könnte vielleicht damit zusammenhängen, was meine Mutter gesagt hat. Ich würde dir raten, du kannst gerne mit meinem Psychologen auch nochmal reden, der hier im Hintergrund sitzt, aber ich würde dir raten, mal zu einer psychologischen Beratung zu gehen. Mhm. Damit ein fachkundiger Mensch sich einfach ein bisschen mal mit dir unterhält und vielleicht so ein bisschen in dein Unterbewusstes dir hilft einzudringen, was da passiert ist. Um dir zu helfen, dich zu klären, was da los ist. Denn ich habe den Eindruck, dass du so ein bisschen im Kreis läufst und nicht weißt, und selbst vor einem Rätsel stehst, was deine Person anbelangt. Und dann heißt es, sich Hilfe von außen holen. Mhm. Du hast keine Scham gehabt, hier anzurufen, hast ganz offen erzählt, hast ja auch keine Scham, wenn du da einem Psychologen oder Arzt gegenüber sitzt. Nein. Ne? Und du kannst nur gewinnen, du kannst nur, wenn es dir zu blöd ist und du mit der Person nicht zurande kommst, kannst du es abbrechen. Du kannst nur gewinnen letztendlich davon. Mhm. Das würde ich dir raten. Und jetzt bitte ich dich aufzulegen. Dann ruft dich mein Psychologe, der Johannes, an und wird dir vielleicht auch noch den einen oder anderen guten Ratschlag geben. Okay. Ja, alles Gute. Mhm, danke. Tschüss, Jenny. Anna, 19 Jahre alt, guten Morgen. Morgen. Ja, hallo Anna. Hallo. Um was geht's bei dir? Ich bin mit einem Mann zusammen, der ist die Hälfte älter als ich. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Das heißt, er ist wie alt? Ich bin jetzt 19 und er ist 36. Mhm. Und wir stecken in einer Beziehung noch. Mit einem Kind. Ja. Und mit einem kommenden Kind. Oh. Ja. Und ich weiß darüber, ist klar, ich wusste von Anfang an darüber. Ich wusste auch die ganzen Umstände, ja. Was ich gelernt habe. Ja. Wie lange läuft das schon zwischen dir und diesem Mann? 4 Monate. Wie viel? 4 Monate. 4 Monate. Hm? Ich frage das, aber die Leitung ist irgendwie schlecht. Es ging gerade alles runter. Hm. So, jetzt besser, weil ich habe das Handy ein bisschen komisch gehabt. So. Ja, versuchen wir es einfach. Mhm. Ja. Und es geht darum, dass wir beide halt mit der Situation nicht klarkommen. Ist jetzt nicht nur, dass ich jetzt am Rumtrollern bin und nicht weiß, was ich tun soll. Wir reden schon darüber. Das ist ja nicht so. Nur, das ist ein psychisches Problem bei uns beiden. Wenn wir wissen, wir können uns nur dann sehen, wir können uns nur versteckt sehen, weil ich möchte auch nicht, dass die Frau das erfährt. Mhm. Also genau, es weiß niemand davon. Es weiß niemand. Absolut niemand. Ja, niemand ist, das stimmt nicht. Viele von seinen Freunden wissen das, von meinen Freunden sowieso alle. Weil so. Ich hab damit gar kein Problem. Gut, dann wissen sie also auch eine ganze Menge Leute. Ja, es wissen schon eine ganze Menge. Wie habt ihr euch kennengelernt? Bitte? Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war auch eine ganz spannende Geschichte. Ich war 2,5 Jahre mit einem anderen Mann zusammen. Mhm. 2,5 Jahre und das ging nicht mehr so toll. Aber wir waren immer noch zusammen. Da hat über jetzt meinen jetzigen Freund gearbeitet in einer anderen Stadt. Und ich wollte den mal besuchen kommen. Mhm. Und mein jetziger Freund hat mich zu ihm hingefahren, also als sein Chef jetzt zu ihm gefahren. Und ich habe den im Auto also kennengelernt. Mhm. Und da hat es angefangen. Was sagt er denn, was du für ihn bist? Wir haben schon zusammen eine Wohnung, muss ich dazu sagen. Wir haben schon Pläne gemacht. Wir haben, also ja, wir lieben uns, das wissen wir, das weiß ich. Der sagt mir, dass er mich liebt, ich weiß das auch. Ja. Dass es eindeutig ist, das wissen wir beide. Gut, also ihr habt nach 4 Monaten, was ich ein bisschen übertrieben finde, ehrlich gesagt, schon eine Wohnung euch zusammengenommen. Ja. In der er ja gar nicht großartig kommen kann. Nee, ich auch nicht. Ach so, du wohnst auch nicht in dieser Wohnung? Nee, ich wohne auch nicht in der Wohnung. Das ist immer großer Luxus. Einfach nur für eure Treffen habt ihr euch eine Wohnung gemietet. Genau. Mhm. Wie ist denn das in Ehe? Sehr schlecht. Jetzt von Gefühlen her, also ich kenne diese Person nicht, aber ich vertraue meinem Freund, ich weiß, was er sagt. Das läuft schon lange nicht. Aber dennoch ist sie dann nochmal schwanger geworden. Ja, sie ist Warum wird man denn dann nochmal schwanger, wenn die Ehe schon so kaputt ist? Das ist natürlich klar, ja, das ist nicht schon so lange, dass das paar Jahre da ist, na klar, aber seitdem sie schon schwanger ist, dann, es ist schon länger als jetzt 4 Monate Schluss bei denen sozusagen mit Gefühl. Also das ist halt, Moment, lange. Also so lange ist es noch gar nicht schlecht in deren Ehe. Ja. Ja, das ist so. Das ist, die sind nicht verheiratet. Na gut, also in deren Beziehung. Ja. Das ist nur in den letzten Monaten schlecht geworden, ja. Wie dein Freund dir sagt. Mein Freund sagt, da war keine Liebe zwischen. Das war einfach nur mögen, gern haben und. Wie lange sind die schon zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre. 5 Jahre war da keine Liebe, sondern nur mögen und gern haben. Und sie hat sich jetzt zu einer zweiten Schwangerschaft entschieden. Mhm. Klingt ein bisschen komisch, ne? Ja, das ist es ja. Ich meine, ich habe jetzt keine Zweifel an der Liebe von meinem Freund. Das habe ich auf gar keinen Fall. Was sag, Moment mal, so ein bisschen Skepsis ist angebracht. Ich habe so den Eindruck, dass du dem alles glaubst. Ja. Ich finde schon, der ist 36 Jahre alt, der ist in einer festen Beziehung, der kriegt zurzeit mal sein Kind, du bist erst 19 Jahre alt. Da bin ich erstmal so ein bisschen hellhörig schon immer, ein bisschen skeptisch. Mhm. Ne? Das wäre nicht das erste Mal, dass sich ein verheirateter, wenn auch nicht direkt verheirateter, aber ein Mann in einer festen Beziehung, sich so ein junges Mädel noch nebenher hält, weil das attraktiver ist, als vielleicht mit der Ehefrau zusammen zu sein, mit der man schon ganz, ganz lange zusammen ist. Was sagt er denn über eure Zukunft? Wir haben die schon sozusagen geplant. Wir wollen ins Ausland ziehen. Und zwar in die Türkei. Wir waren schon im Urlaub. Ist er Türke? Ja. Wir waren da im Urlaub. Wir haben uns schon auch erkundigt und wollten da in einem Jahr genau hinziehen. Du bist aber keine Türkin? Nein, ich bin keine Türkin. Mhm. Und das möchtest du auch? Das möchte ich auch, ja. Mhm. Du hast aber hier deine feste Arbeit in Deutschland? Ja, genau. Ja. So fest, ja. Ja, aber deine Arbeit, ja, deine Freunde? Genau. Das wäre nicht das Problem. Ich bin ziemlich flexibel und wir haben schon Vorstellungen gemacht, was wir drüben machen können. Und ist ja nicht so, dass wir einfach sagen, ach komm, wir fahren dahin. Was wollt ihr denn da machen? Was wollt ihr oder was willst du da machen? Wir haben vorgestellt, Geschäft aufzumachen. Jetzt konkretes Beispiel könnte ich nennen, aber ist das realistisch? Ist da genug Geld? Das ist realistisch. Das haben wir auch schon alles durchgeplant, mit Leuten drüben schon beredet und es ist alles sehr ernst. Das ist jetzt nicht nur einfach gesagt. Wir wollen also Anna, ich würde ja wirklich raten, mal ein bisschen zu bremsen. Vielleicht ist dein Freund ein ganz toller Kerl. Vielleicht ist es aber auch kein toller Kerl. Und du bist 19 Jahre erst alt. Und bevor du hier deine ganze Existenz und alles aufgibst, teste erstmal, ob dieser Mann es wirklich ernst mit dir meint. Und bleib erstmal eine Weile mit dem hier in Deutschland, auch in deiner Umgebung zusammen. Und versuche mal rauszukriegen, ob das auch alles Gold, was er dir so verspricht und was er dir zeigt, ob da auch wirklich Gold hinter ist, ob das nicht nur Schaumschlägerei ist. Ich habe so ein bisschen Sorge. Du bist so euphorisch. Und nach 4 Monaten schon eine Wohnung. Und dann gehen wir gleich in die Türkei und machen da ein Geschäft auf. Aber er ist noch in der festen Beziehung. Mir ist das alles zu schnell und zu dubios, muss ich sagen. Das ist es ja eben. Das ist es eben, was uns auch beide erschreckt. Wir haben das auch beide gemerkt, dass es zu schnell ging. Das ist aber... Dann bremst du es doch ab. Was du eben sagtest mit, weil ich so jung bin, seine jetzige Freundin ist auch nicht gerade alt. Sie ist 22. Na gut. Und der ist aber lange schon zusammen und... Ja, genau. Und der Grund ist es nicht, dass auf keinen Fall, dass er einfach jetzt Abenteuer sucht oder sowas, weil... trotzdem, ich meine... Er will schon lange diese Beziehung beenden. Nur okay, aber stürze du dich nicht gleich in so ein Abenteuer und gib nicht gleich alles hier auf. Was spricht denn dagegen? Du bist doch so jung noch. Dass du sagst, pass auf, ich hab dich lieb, du bist ein toller Typ, ich möchte mit dir leben. Aber lass uns erstmal, wir haben hier sogar eine Wohnung gemietet, lass uns erstmal ein Jahr hier zusammen sein und leben und gucken, ob wir miteinander auskommen. Und geh nicht gleich in die Fremde und mit neuer Existenz aufbauen und anderer Kultur und Sitten. Und sei doch ein bisschen vorsichtig, Anna, Mensch. Ja, das stimmt schon. Warum hast du mich auch angerufen? Warum hast du mich eigentlich angerufen? Ja, ich habe dich angerufen, weil über die ganze Situation kann ich mit keinem reden, mit gar keinem. Natürlich kann ich meinen Freunden erzählen, es ist so und so, aber die ganzen Umstände, die da rum sind, das ist einfach viel zu viel. Und wir sehen das beides, ist so eine tolle Liebe zwischen uns entstanden, das ist wirklich... So, hier sage ich dir noch ein ganz... entscheidender Satz, glaube ich, zum Schluss. Wenn das eine ganz tolle Liebe ist, die ich euch von Herzen wünsche, dann hält diese tolle Liebe es auch aus, wenn ihr nicht Hals über Kopf gleich euch in neue Abenteuer stürzt, sondern wenn ihr erstmal in Ruhe ein Jahr in Deutschland zusammen wohnt. Da kann man sich wunderbar beschnuppern, ob man füreinander bestimmt ist. Und wenn das gut gelaufen ist, dann kannst du sagen, okay, pass auf, jetzt gehen wir in die Türkei und bauen uns da was Neues auf. Aber nicht so schnell alles. Ja. Jetzt so die Quintessenz dessen, was ich zu dir sagen möchte. Langsam. Langsam und vorsichtig. Damit, wie gesagt, die tollste Liebe hält das aus. Jetzt muss ich leider Schluss machen, Anna. Ja, danke, Dominik. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Nacht in der Technik war Gudrun Hausen und Malte E-Mails. Morgen sind wir wieder da. Zu gewohnter Zeit, 1 Uhr, Radio 1 live und dann auch wieder mit dem WDR-Fernsehen und morgen auch wieder mit einer freien Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer, ruft ganz einfach an. Ab 0 Uhr sind auch morgen, wie immer, unsere Leitungen geschaltet und Naja, wie gesagt, um eins geht's los. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und sage tschüss, bis morgen.